Ich bringe dazu ein Beispiel. Eine Frau erzählte in einer Gruppe, sie quäle ihren Mann mit ihrer Eifersucht. Und obwohl sie das Widersinnige ihres Verhaltens erkenne, könne sie ihm nicht widerstehen. Der Gruppenleiter zeigte ihr die Lösung. Er sagte: Du wirst deinen Mann verlieren. Über kurz oder lang. Genieße ihn in der Zwischenzeit. Die Frau lachte und war erleichtert. Wenige Tage später rief ihr Mann den Gruppenleiter an und sagte: Ich danke dir für meine Frau. Dieser Mann hatte viele Jahre vorher mit einer Freundin bei diesem Gruppenleiter einen Kurs besucht. Während des Kurses erklärte er vor allen Teilnehmern und ohne auf den Schmerz seiner Freundin Rücksicht zu nehmen, er habe eine neue, jüngere Freundin und werde sich von seiner jetzigen trennen. Mit ihr hatte er schon 7 Jahre zusammengelebt. Danach besucht er wieder einen Kurs, diesmal mit seiner neuen Freundin. Während des Kurses wurde sie schwanger und wenig später heirateten sie. Nun wurde dem Gruppenleiter der Sinn ihrer Eifersucht klar. Diese Frau hatte nach außen hin die Bindung ihres Mannes an die frühere Freundin geleugnet. Und sie verlieh ihrem Anspruch auf ihn durch ihre Eifersucht auch öffentlich Nachdruck. Im Geheimen aber anerkannte sie die frühere Bindung und ihre eigene Schuld. Ihre Eifersucht war daher nicht etwa der Beweis für eine Schuld des Mannes ihr gegenüber, sondern ein heimliches Zugeständnis, dass sie seiner nicht würdig war und dass eine von ihr provozierte Trennung ihr als der einzige Weg zur Anerkennung der noch bestehenden Bindung erschien und als Beweis ihrer Solidarität mit seiner früheren Freundin.